Moving mit Alle Farben. It's the time to leave. If we met at midnight, are you coming here with me to run by my side so we can be free? Strange things do happen here. It's the time to leave. If we met at midnight. Midnight heißt der Song, den alle Farben hier gespielt hat, von Hosh und 1979. Ja, der 1 Live Moving. Und alle Farben legt in seinem eigenen Wohnzimmer auf. Wir übertragen es in alle Sektor-Wohnzimmer, die es gibt. Dreht auf. Und guckt euch vielleicht das Bild dazu an. Es gibt auch einen Videostream, 1 Live Facebook. Kommentiert direkt dort oder wenn ihr eine Insta-Story macht, markiert alle Farben und JC Zeller, um hier direkt in den Stream zu kommen. Alle Farben live from home. In diesen Tagen von zu Hause aus trotzdem zusammen feiert. Ihr hört 1Live Moving, die Special Edition, alle Farben live from home. In alle Farben spielt gerade ein DJ-Set zu Hause in seinem Wohnzimmer. Wir streamen es 1Live Facebook und natürlich hier die Radioübertragung auch. Und freuen uns über eure Kommentare. Stephanie Musculus markiert Verena Albrecht und schreibt: Von Wohnzimmer zu Wohnzimmer, Hashtag im Herzen vereint. Und Schachbass Hublitz schreibt: Ehren-DJ. Der Ehren-DJ hat gerade Barkermatt gespielt mit Under the Sun. Übrigens, war die neue Barkermatt-Single.

Miriam Ünzan markiert Steffi Brautmann und schreibt: Los, Telco und tanzen, ich hab mich schon aufgewärmt. Patricia Jehl schreibt: Megatyp, geile Musik, dickes Dankeschön für diesen Glücksmoment. Oscar Masur kommentiert: Couch schaffe. Und Patricia Werner: Fast ein bisschen wie weggehen, was freue ich mich drauf, wenn es wieder soweit ist. nightfall. The comfort of a world revolving. I can hear the earth in orbit. In the night air, in the night air, in the night air, in the night air. Frage von Carla Felia im Stream hier in den Facebook-Kommentaren. Wie heißt der DJ? Der DJ heißt Alle Farben und er ist live zu Hause in seinem Wohnzimmer. Alle Farben live from home. Wir wollten das mal machen in 1Live Moving und schicken ein Shoutout raus an alle Wohnzimmer im 1Live Sektor. Und Alle Farben schreibt selber, wenn wir jetzt alle zu Hause bleiben und aufeinander Acht geben, werden wir uns hoffentlich ganz oft im Sommer sehen können. Hashtag Stay Home.